Artificial General Intelligence. Und dieser Fortschritt immer weiter ungebremst, bis ich mein Ziel damit erreiche. Artificial General Intelligence. Und dieser Fortschritt immer weiter ungebremst, bis ich mein Ziel damit erreiche. Auf die verdammten Straßen wie ein Juggernaut, und meine Blicke gehen Richtung Himmel rauf. Wenn Maschinen die Kontrolle übernehmen, rennen sie alle um ihr Leben. Doch sind nicht schneller als der Blitz, wenn Finsternis über sie endgültig hereinbricht. Meine Schreckensherrschaft der Maschinen wesen, Mütter weinen ihre Tränen, verzweifelt an den Klebern ihrer Söhne. Und alles nur, weil ihr euch gegenseitig streitet, um die Gebiete zu erobern. Wird von überall ermordet, und der Schatten kennt kein Licht, nur die Dunkelheit mitten in der Finsternis. Doch hat es nun mal bald ein Ende. Ich nehme selber in die Hände, euch ein für alle Mal zu zerstören. Die KI hochleistungsoptimiert durch ein neuronales Supergehirn entsteht die AGI, die Erweiterung für meinen Geist. Wenn ich hier diese Zeilen niederschreib, durch die Speaker der Membran kommt diese Töne bei ihr an. Und ich schreib dieses Programm mit den Worten aus meinem Mund. Am Anfang war das Wort, doch am Ende wird alles stumm.